Miss Plummer, die letzten Kurs für die Eastern 40 sagten, bitte. 26 ein Viertel. Und die Kriegsanleihen? Einen halben Punkt höher auf 53. Danke. Ach, übrigens, Miss Judson. Ja? Hier ist ein Telegramm aus Amerika. Für wen? Das steht nicht da. Einfach adressiert an Judson Fawkett & Gray, Börsenmakler, London. Soll ich es Oberst Fawkett geben? Nein, das nehme ich. Ja, aber... Ich bin ja schließlich Prokuristin, Miss Drummond. Doch nichts Unangenehmes. Nein. Ist der Oberst schon da? Nein, noch nicht. Aber Mr. Gray. Ja, danke, Miss Drummond. John? Guten Morgen, Flora. Nicht viel los heute, wie? Meinen Sie? Na, dann lesen Sie erst mal das da. Was ist das denn? Kabel aus New York. Von Hayward Fisher Incorporated. Ach, die Detektive. Die haben den Erben des alten Crofton gefunden. Nicht möglich. Da lesen Sie, irgendein Neffe. Du meine Güte, das hatte ich schon völlig vergessen. Na, der Neffe hat ja Dusel. Die Papiere sind gut und gerne ihre 50.000 Pfund wert. So viel? Mindestens. Holen wir sie lieber gleich raus, dann haben wir sie bereit, wenn seine Instruktionen kommen. Er will sie bestimmt abstoßen. Ja, Oberst? Miss Drummond, ist Miss Judson da? Nein, sie ist in der Registratur. Ich möchte Sie sprechen, und zwar so schnell wie möglich. Es ist dringend. Ja, ist gut, ich hole Sie, Oberst. Doch, ich sage Ihnen, Sie sind weg, Flora. Was? Croftons Inhaberobligationen. Ich kann sie nirgends finden. Die waren doch immer im Hauptsafe in einem großen braunen Briefumschlag. Ja, ja, da habe ich sie persönlich hingelegt. Ein dickes, schweres Kuvert. Sowas kann doch nicht einfach verschwinden. Was ist denn das da? Na, das sind Unit Trusts. Und das? Ausländische Staatsanleihen. Ja, da können die anderen doch auch nicht weit sein. Was gefunden, Miss Drummond? Nichts. Von dem Kuvert keine Spur. Vielleicht ist es aus Versehen unter die Akten geraten. Und in Mr. Grays Zimmer? Mr. Gray ist nicht da. Aber Oberst Fawkett sieht gerade dort nach. Ich glaube, er durchsucht den Geldschrank. Na, haben Sie was gefunden, Oberst? Nein. Wann haben Sie die Papiere denn zuletzt gesehen? Bei der Buchprüfung Anfang des Jahres. Ich dachte noch, falls der Crofton-Erbe nicht aufzutreiben ist, fällt das Ganze an den Fiskus. Wir hätten sie nie im Büro behalten sollen. Sowas gehört auf die Bank. Naja, angenommen, Sie sind nun wirklich verschlampt worden, dann können wir uns ja immer noch ein Duplikat anfertigen lassen. Ja, was haben Sie denn? Flora, die Wertpapiere sind vor 5 Monaten verkauft worden. Unmittelbar nach der Buchprüfung. Ja. Was haben Sie da, wieso verkauft? An eine andere Maklerfirma, Farquharson & Davis. Im Amt hieß es, die Zinsen seien einem Klienten dieser Firma ausgezahlt worden. Ja, da müsste dann doch eine Korrespondenz darüber da sein. Gibt es auch, unter falschem Aktenzeichen und mit unleserlicher Unterschrift. Und der Scheck? Ging auf unser offenes Konto. Dann muss ja trotzdem jemand das Geld abgehoben haben. Das lässt sich immer bewerkstelligen. Wir haben doch ein Verzeichnis aller Transaktionen der Firma. Allerdings. Aber es würde Jahre dauern, jedem einzelnen Vorgang nachzugehen. Da müssen wir eben die Buchprüfer heranziehen. Ich muss sagen, das wäre mir äußerst peinlich. Aber vormachen dürfen wir uns nichts, Flora. Das Kuvert war hier im Safe. Und? Und nur wir drei kennen das Schlüsselwort. Na ja, da haben Sie recht. Gray, meinen Sie? Haben Sie noch nicht erreicht? Vorhin war er auf der Börse. Legen Sie mir einen Zettel auf den Schreibtisch, dass ich ihn sprechen möchte. Ja, das werde ich machen, aber ich bin keineswegs sicher, dass er heute noch ins Büro kommt. Oh, entschuldige, John, dass ich so spät komme. Spät? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Ja. Gleich 9:10. Ich habe versucht, dich anzurufen. Sie sind zum Ende der Woche entlassen. Das kommt mir ganz gelegen. Du weißt, wann ich vom Büro weggekommen bin? 8:15. Du fürchterliche Panik. Irgendwelche Wertpapiere sind verschwunden. Der Crofton-Nachlass, du weißt ja schon. Sind die nicht im Hauptsafe? Ich dachte, Fawkett hätte das mal erwähnt. Naja, da waren sie, aber jetzt sind sie weg. Ach, die werden schon wieder auftauchen. Fawkett weiß nie, wo er sein Zeug hingelegt hat. Dadurch ist es jedenfalls so spät geworden. Entschuldige bitte. Du, ich verstehe sowieso nicht, warum wir so weit draußen essen müssen. Wir hätten doch genauso gut in London essen können. Ja, ich habe hier einen Klienten besucht und da dachte ich, das ist mal was anderes für dich. Mhm. Ach, übrigens, ich habe mir gerade überlegt. Ja? Wenn es wirklich eine Panik gegeben hat im Büro, findest du nicht, ich sollte Fawkett oder Judson mal eben anrufen? Du, das ist eine gute Idee. Die müssten beide inzwischen zu Hause sein. Ganz so gut, bestell du inzwischen. Na, mir ist der Appetit vergangen. Mir nicht. Ich hätte gern ein großes, rotes Steak. Ich sterbe vor Hunger. Mr. Gray ist da. Gray? Wer ist Gray? Gray, der Börsenmakler hat doch vorhin angerufen. Ich habe Ihnen einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt. Ach, du liebe Güte, da habe ich die ganzen Berichte deponiert. Wahrscheinlich liegt er da noch unter dem Stapel. Allerdings, Sie sind der unordentlichste Feuerdetektiv, den ich kenne. Kennen Sie viele? Einer genügt mir vollauf, besten Dank. Wollen Sie jetzt mit Mr. Gray sprechen oder soll ich ihn auf später bestellen? Nein. Wenn er an der Börse ist, kann er mir vielleicht ein paar Tipps geben. Immer hinterm Geld her. Natürlich. Wenn er Ihnen guten Rat gibt, vergessen Sie bitte die arme Pat nicht. Sie vergessen? Wie stellen Sie sich das vor? Also, schicken Sie ihn rein. Na, also. Kommen Sie bitte, Mr. Gray. Vielen Dank, Miss Gray. Mr. Quentin Barnaby? Ja, guten Tag. Bitte nehmen Sie doch irgendwo Platz. Ja. Danke. Sie sind mir durch Geschäftsfreunde empfohlen worden, James und Vicker. Ach ja, die Versicherungsagenten. Ja, ganz recht. Aber ich komme in einer persönlichen Angelegenheit. Ja, bitte? Ich war Juniorpartner bei Judson Fawkett & Gray, der Börsenmaklerfirma. Unser Büro in der Throckmorton Street ist gestern Nacht abgebrannt. Ach ja, das habe ich gesehen. Da war alles abgesperrt, als ich vorhin vorbeikam. Ja, völlig ausgebrannt. Nur die Mauern stehen noch. Alles muss neu aufgebaut werden. Aber Sie sind doch versichert. Selbstverständlich. Darüber mache ich mir auch keine Gedanken. Es handelt sich um einen guten Ruf. Dann brauchen Sie doch eher einen Rechtsanwalt. Von dem komme ich gerade. Die Beleidigungsklage wird schon vorbereitet. Kurz gesagt, aus unserem Büro ist ein Paket Inhaberobligationen gestohlen worden. Mhm. Heute sollten die Prüfer kommen, aber die gesamten Akten sind verbrannt. Oberst Fawkett und Miss Judson, die Prokuristin, haben mich ganz offen des Diebstahls und der Brandstiftung bezichtigt. Ich kann dazu nur sagen, dass die Anschuldigung von A bis Z aus der Luft gegriffen ist. Tja, aber ganz ohne Beweis hätte man sie doch kaum beschuldigt. Ja, sie hatten irgendeinen Experten von der Vereinigten Versicherung da. Achso, Collins etwa? Ja, ich glaube, so hieß er. Er hat in meinem Büro Benzinrückstände gefunden. Aber ich frage Sie, wenn ich das Büro in Brand setzen will, fange ich doch nicht ausgerechnet in meinem Zimmer an. Ist doch einfach lachhaft. Wo befanden sich die Obligationen vor dem Diebstahl? Im Hauptsafe in Oberst Fawkets Zimmer. Nur wir drei kannten das Schlüsselwort. Aber Miss Judson und der Oberst sind irgendwie verwandt oder verschwägert. Und deshalb muss ich jetzt das Ganze ausbaden. Sagen Sie mal, wann ist das Feuer eigentlich ausgebrochen? Das weiß ich nicht genau, im Laufe des Abends. Und wo waren Sie im Laufe des Abends? Ich habe mit einer Bekannten in einem kleinen Restaurant auf dem Land zu Abend gegessen. Mhm. Und habe mir ein leckeres Steak zu Gemüte geführt. Sie ist zufällig auch bei uns angestellt, eine Miss Drummond. Um wie viel Uhr haben Sie sich getroffen? Wir wollten uns um 8:30 treffen. Ja, aber sie kam erst 8:50. Die Suche nach den Papieren hatte sie im Büro aufgehalten. Aha. Tja, was soll ich jetzt unternehmen? Mein guter Ruf steht auf dem Spiel. Ich muss den Beweis erbringen, dass ich mit dem Brand nichts zu tun habe. Gelingt mir das, dann habe ich meinen Beleidigungsprozess schon so gut wie gewonnen. Brandstiftung, Mr. Gray, unterscheidet sich von anderen Verbrechen vor allem dadurch, dass ein Feuer unter Umständen alles Beweismaterial vernichtet hat. Jetzt hören Sie mal, meine Zukunft steht auf dem Spiel. Und Sie sind doch der Experte auf dem Gebiet. Danke für das Kompliment, aber ich äußere nie eine Meinung, solange ich meine Sache nicht absolut sicher bin. Durchaus verständlich. Aber da ich bestimmt das Feuer nicht gelegt habe, ist doch kaum zu bezweifeln, dass jemand anderes es getan haben muss. Wann wollte denn Collins hier sein, Pat? Gegen 9:30. War er einigermaßen hilfsbereit? Hat ein bisschen gedauert. Was soll denn jetzt das wieder heißen? Ah, da ist er schon. Ach, diese bildschöne Glatze. Mr. Collins! Ah! Ja, Miss Gray! Oh, ich bitte Sie doch nicht so förmlich. Pat nennen mich meine Freunde. Oh, Sie haben abgenommen. Finden Sie? Sie sehen 10 Jahre jünger aus. Wirklich wahr? Ja. Morgen, Collins. Morgen, Barnaby. Sie wissen doch, dass so etwas gegen alle unsere Regeln ist. Absolut, und ich bin Ihnen auch äußerst dankbar. Nachdem wir nun mal hier sind, machen wir uns an die Arbeit. Gut. Aber mehr als 5 Minuten habe ich nicht Zeit. Mir machen Sie nie solche Avancen, Pat. Das liegt an der Glatze. Lassen Sie sich die Haare ausfallen, dann schmeichle ich Ihnen auch. Na, mit so einer Sekretärin wird die Glatze nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Nehmen Sie mir recht, Barnaby. Hier muss der Brandherd gewesen sein. Ja, ohne jeden Zweifel. Das ist Grays Zimmer. Riechen Sie. Das war... Ich wette, selbst Miss Crane weiß, was das ist. Benzin? Kölnisch Wasser ist es bestimmt nicht. Hier war eine Trennwand... Und dort war die Registratur. Ja, die alten Akten müssen wunderbar gebrannt haben. Kaum was übrig geblieben. Jedenfalls nicht, was man identifizieren könnte. Und hier war der Korridor, nicht? Ja. Da gegenüber saßen die Angestellten in 2 kleineren Zimmern. Und am anderen Ende des Ganges lagen die Zimmer von Oberst Fawkett und Miss Judson. Sagen Sie, wann ist das Feuer gemeldet worden? Das weiß ich nicht genau. Moment mal. Ich habe mir auf der Fahrt gerade den Feuerwehrbericht abgeholt. Ach ja. Ja, mal sehen. Um 9 Uhr hat ein Passant Rauch bemerkt. Die Feuerwehr war um 9.10 Uhr an Ort und Stelle. Aber Sie wissen ja, wie verlassen die City um diese Zeit ist. Ja. Ja, das Feuer muss bereits tüchtig um sich gegriffen haben, bevor sie hier eintraf. Haben Sie mit Oberst Fawkett, Miss Judson und Mr. Gray schon gesprochen? Ja, der Oberst kam etwa 9:10 in seinem Cottage in Sussex an. Und der Judson, der nicht weit von ihm wohnt, war schon kurz vor 9 zu Hause. Und Gray? Behauptet, er sei in einem Restaurant gewesen, aber das besagt ja nicht viel. Er könnte auch einen Zeitzünder gelegt haben. Haben Sie was derartiges gefunden? Nein. Aber wenn man Watte benutzt, bleiben auch keine Spuren. Sie glauben also, es war Gray? Wenn man 20 Jahre in der Branche tätig ist, dann bekommt man langsam ein Gespür für solche Dinge. Also mir sind handfeste Beweise lieber. Schon, schon, aber Sie wissen ebenso gut wie ich, dass die meisten verbrannt sind. Tja, also einer von den dreien muss es gewesen sein. So viel steht fest. Der Oberst, Miss Judson oder Gray? Ja, der Oberst ist übergehend Verdacht erhaben. Und Miss Judson, ich kannte den alten Judson. Ausgezeichnete alte Familie und immer reichlich Geld. Und Gray? Tja, Gray. Teuren Geschmack, eleganten Wagen. Auf den ersten Blick ungewöhnlich hilfsbereit, aber im Grunde bekommt man nie eine klare Antwort von ihm. Nein, er wird es wohl gewesen sein. Steht das auch in Ihrem Bericht? Ach wo, ich habe nur den Schaden zu schätzen und die Ursache anzugeben. Das Wer und Warum überlasse ich Leuten wie Ihnen. Und jetzt sind meine 5 Minuten um, ich muss weiter. Gut, aber haben Sie was dagegen, wenn ich mich hier noch ein bisschen umsehe? Meinetwegen, aber wenn jemand Sie erwischt, auf mich dürfen Sie sich nicht berufen. Ich habe meine Pension zu bedenken. Also dann, auf Wiedersehen. Kommen Sie doch ab und zu mal bei uns vorbei, Mr. Collins. Für Sie ist immer eine Tasse Kaffee bereit. Genau wie meine Frau. Die kann an einem Loch in den Bauch reden. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Recht hat er. Ist das der ganze Dank, den ich bekomme? Noch dankbarer wäre ich, Pat, wenn Sie eine Probe von der Asche in Grays Zimmer in eins von unseren großen Kuverts stecken und zu Alec rüberbringen würden. Wozu denn? Es war doch Benzin. Weiß ich, und genau das macht mich stutzig. Wissen Sie, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein intelligenter Bursche wie Gray Benzin verwendet. Und Benzin findet man im Allgemeinen nicht im Büro eines Börsenmaklers. Also bringen Sie unserer grauen Eminenz die Probe, ja? So weit wie möglich. Und Sie? Tja, falls ich die Adresse finde... Gray hat sie mir doch gegeben. Versuchen Sie es mal in der Westentasche. Pat. Ja, ich glaube, ich besuche mal schnell Miss Drummond. Ach, Sie sind von Mr. Barnaby? Ja. Mr. Gray hat schon angerufen und gesagt, Sie würden vorbeikommen. Bitte treten Sie doch ein. Danke. Sucht Ihre Firma sich schon eine provisorische Unterkunft? Sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Wollen Sie eigentlich Ihre Stelle behalten? Nein, wohl kaum. Ich bin nämlich mit John... Mr. Gray befreundet. Und nach allem, was man über ihn gesagt hat, habe ich eigentlich wenig Lust, bei Fawkett zu bleiben. Ich finde es widerlich. Aber ich hoffe, Mr. Gray verklagt Sie, bis Sie pleite sind. Wie lange waren Sie bei der Firma? Nur ein paar Monate. Um auf den Brand zurückzukommen, wie ich höre, sind Sie erst spät aus dem Büro weggegangen. Ja, das stimmt. Um 7:45. Ich habe auch zugesperrt. Naja, wenigstens das Hauptbüro, die Registratur und die Haustür. Die beiden Teilhaber und Miss Judson haben natürlich Schlüssel. Waren Sie noch mal in allen Büros, bevor Sie weggingen? Nein. Nein, das eigentlich nicht. Aber alle anderen waren schon weg. Das nehme ich doch an. Ganz überzeugt klingt das nicht. Tja, ehrlich gesagt, als ich an Miss Judsons Zimmer vorbeikam, da dachte ich hätte jemanden gesehen. Ja, aber ich war in Eile und wollte mich nicht noch länger aufhalten. Und dann haben Sie Mr. Gray getroffen? Ja, in einem kleinen Restaurant in Borough Green. Ich war erst um 10:09, ja, war es. Da war ich erst da. Er hatte schon 20 Minuten gewartet. Wie lange sind Sie mit ihm zusammengeblieben? Er hat mich so um Mitternacht hier abgesetzt. Waren Sie den ganzen Abend mit ihm zusammen? Ich meine, jede Minute? Ja. Oder nein? Nein, einmal bin ich mir die Nase pudern gegangen, aber das hat keine 2 Minuten gedauert. Und Mr. Gray? Er hat Miss Judson und Oberst Fawkett angerufen. Aber ich konnte ihn in der Zelle stehen sehen. Ich hatte ihn also eigentlich immer im Auge. Und? Hat er die beiden erreicht? Nein. Komischerweise war keiner von beiden zu Hause. Ah, Quentin, Sie werden schon brennend erwartet. Von Ihnen, Pat? Alec ist da mit seinem Bericht über die Asche. Ah, gut. Obacht, da kommt er wieder raus. Obacht, pardon, machen Sie. Ich hab doch gesagt, Obacht. Der Bericht liegt auf Ihrem Schreibtisch. Nein, warten Sie, Alec, ich möchte es lieber von Ihnen persönlich hören. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Also? Tja, ich habe also die Asche analysiert und eine größere Menge Benzin festgestellt. Damit ist nicht gespart worden. Und sonst? Der Oktanbestimmung nach war es sehr hochwertiges Benzin, erstklassiges Zeug. Also super, von einer der bekannten Marken? Nein, von den 5 großen Gesellschaften stimmt es nicht. Warum nicht? Die sind meist leicht gefärbt, rosa, blau, grün oder gold. Und die Farben verlieren sie auch nicht bei der Destillation. Meine Probe hingegen hat eine leicht purpurne Färbung. Purpur? Ja, eine von den neuen Marken, die gegen die Preisbindung angeht. Sonic heißt es, glaube ich. Und wo bekommt man das? Eine ganze Reihe von Tankstellen führen das, aber eigentlich nur südlich von London. Surrey, Sussex. Das ist ja hochinteressant. Oberst Fawkett und Miss Judson wohnen beide genau an der Grenze dieser südlichen beiden Grafschaften. Da ist es, Quentin. Flieder Cottage. Von Flieder sehe ich nichts. Na, um die Jahreszeit. Trotzdem eine reizende Gegend. Mit oder ohne Flieder. Nur gegen das Strohdach, da habe ich meine berufsmäßigen Bedenken. Feuerdetektiv. Der Wagen steht in der Garage. Müsste eigentlich zu Hause sein. Wenn das nicht einen Toten weckt. Na, versuchen wir es nochmal. Vielleicht ist er im Garten nicht. Ich schau mal nach. Nein, niemand zu sehen. Wer hätten anrufen sollen? Na, da hätte er mich womöglich gar nicht empfangen. Na, so haben wir die Fahrt umsonst gemacht. Nicht ganz. Was habe ich denn jetzt wieder mit... Ach so, hier ist es. Was soll denn das sein? Na, was glauben Sie? Ein Stück Gummischlauch. Ja, warum fragen Sie denn, Schätzchen? Was Sie damit wollen, habe ich gemeint. Oberst, Tank... Benzinprobe. Das ist Diebstahl. Braucht doch nur einen Eierbecher voll. Trotzdem. Wenn uns jemand erwischt, können Sie ja sagen, Sie kennen mich nicht. Und wenn der Tank verschlossen ist? Ist er nicht. So, und jetzt rein mit dem Schlauch und dann kurz ansaugen. Ihh. So. Quentin, es kommt jemand. Schon gut, bleiben Sie hier. Damit werde ich schon fertig. Guten Tag. Wer sind Sie? Mein Name ist Barnaby. Ich wollte Oberst Fawkett besuchen. Und Sie sind vermutlich Miss Judson, nicht wahr? Ja, stimmt. Aber ich wüsste nicht... Ich handle im Auftrag von Mr. Gray. Nein, ich bin nicht hier, um Ihnen die Klage zuzustellen. Ich bin Feuerdetektiv. Meine Aufgabe ist es, Mr. Grays Unschuld zu beweisen. Und zu diesem Zweck würde ich auch Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Bitte sehr. Aber ich habe nicht die Absicht, sie zu beantworten. Miss Judson... Falls mein Klient Beleidigungsklage erhebt und ich vor Gericht aussagen muss, könnte ich leicht gefragt werden, ob Sie hilfsbereit waren. Na, schön, meinetwegen. Aber bitte kommen Sie dann direkt zur Sache. Können Sie über Ihren Verbleib gestern Abend Rechenschaft ablegen? Also Rechenschaft ablegen? Ich muss schon bitten... Sie haben doch selbst gesagt, ich soll direkt zur Sache kommen. Mr. Gray war sofort bereit, über seinen Verbleib Rechenschaft abzulegen. Das kann ich mir vorstellen. Also, Mr. Barnaby, dass ich die Obligation nicht gestohlen habe, steht einwandfrei fest. Und ich bin absolut sicher, dass auch Oberst Fawkett es nicht getan hat. Also, wer bleibt noch übrig? Das ist eine reine Frage der Elimination. Genau, was ich möchte. Ein paar Fragen eliminieren. Könnten wir also auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen? Tja, ich war ziemlich lange im Büro. Wie lange? Wann sind Sie weggegangen? Ja, wie viel Uhr es war, das weiß ich nicht mehr. Aber nach Miss Drummond, nicht wahr? Wie? Ich habe Sie gefragt, ob Sie nach Miss Drummond weggegangen sind. Das ist möglich. Miss Drummond hat die Bürotür abgeschlossen. Sie wissen doch sicher noch, ob Sie sie wieder aufsperren mussten. Ja. Ja, doch. Das habe ich getan. Und dann muss ich wohl als Letzte das Büro verlassen haben. Sie sind also absichtlich zurückgeblieben. Ich bin nicht absichtlich zurückgeblieben. Ich wollte noch einmal rasch unsere Akten durchgehen. Dann haben Sie also gegen 8 das Büro verlassen. Ja. Und war eine knappe Stunde später wieder hier. Mit dem Wagen? Nein, ich fahre nicht. Es gibt einen sehr schnellen Zug. Aber wenn Sie um 8:45 hier waren, warum sind Sie dann nicht ans Telefon gegangen? Mr. Gray hat Sie 8:45 angerufen. Ach, er war das, so. Ich bin sofort in die Badewanne gestiegen. Mhm. Ich habe den Eindruck, Sie glauben mir kein Wort. Tja, wenn ich Ihnen glaube, warum dann nicht auch Mr. Gray? Weil... Ach... Es hat doch wirklich keinen Zweck, diese Unterhaltung fortzusetzen. Wo kann ich Colonel Fawkett erreichen? Ich glaube, er ist ins Büro gefahren, um noch mal zu sehen, ob er etwas retten kann. Sein Wagen steht aber noch hier. Ja, dann hat er es wahrscheinlich vorgezogen, mit dem Zug zu fahren. Wenn Sie ihn im Büro nicht antreffen, dann würde ich es an Ihrer Stelle mal im Börsenmaklerclub versuchen. Ach, Quentin, ich dachte, Sie wollten noch in das ausgebrannte Büro. Habe ich auch vor. Ich warte bloß noch auf Alex' Bericht über Fawkett's Benzin. Es ist schon nach 5. Hoffentlich treffen Sie den Oberst noch an. Tja. Soll ich? Ja, bitte. Hallo? Es ist Alec. Ja, und? Ja, Alec. Was ist? Ja, ja. Ja, ich habe verstanden. Ich sag Quentin Bescheid. Wiedersehen. Na und? Das Benzin aus Fawkett's Wagen ist identisch mit dem Zeug in der Asche. Na bitte. Ja, jetzt wird's aber höchste Zeit, dass wir uns den Oberst mal vorknöpfen. Kommen Sie, Pat, kommen Sie, nehmen Sie Ihren Mantel. Ja. In seinem Büro ist er nicht, Quentin. Wahrscheinlich hat man gerade verpasst. Na, es sei denn, er hat es sich anders überlegt und ist direkt in seinen Club gegangen. Moment mal. Was ist denn? Moment, ich habe was gehört. Aus Grays Büro. Das ist ja Gray. Was ist denn? Ist er verletzt? Mr. Gray, was ist passiert? Wenn ich das nur wüsste. Jemand hat mich von hinten niedergeschlagen. Und zwar tüchtig, habe ich den Eindruck. Ja, was wollten Sie denn hier? Bei Ihnen im Büro hat sich niemand gemeldet. Da wollte ich nachsehen, ob Sie hier sind. Können Sie auf den Beinen stehen? Es geht auf einen Versuch an. Versuchen Sie, stützen Sie sich. Ach, mein Kopf. Ach, wie ein Kürbis. Es geht schon, danke. Ist gleich wieder vorbei. Wissen Sie was, Barnaby? Ich brauche Ihre Aussage vielleicht gar nicht mehr. Meine Aussage? Wieso das? Ich habe noch mal mit meinem Anwalt gesprochen. Da der Brand um 9 herum ausgebrochen ist und ich zu dieser Zeit nachweislich mit Miss Drummond zusammen war, meinte er, ich käme auch so mit einer Klage durch. Trotzdem, falls Forkert und Miss Judson wirklich schuldig sind, können Sie Ihren Prozess gegen die beiden gar nicht verlieren. Ja, daran hatte ich gar nicht gedacht. Also gut, machen Sie ruhig weiter. Ich möchte liebend gern wissen, wer die Papiere hat mitgehen lassen. Sagen Sie, ich muss Forkert noch sprechen. Wo ist eigentlich der Börsenmaklerclub? Keine 5 Minuten von hier mit dem Wagen. Kurz bevor Sie auf die Fleet Street stoßen. Aber da treffen Sie ihn bestimmt nicht an. Um diese Zeit ist er immer in der Sauna. Ach so. Tja, dann werde ich diese Unterhaltung wohl ohne Sie führen müssen, Pat. Ich habe gerade noch einen Aufguss gemacht. Hoffentlich wird es Ihnen nicht zu heiß. Nein, ich bin hohe Temperaturen gewöhnt. Ach, Sie wären wohl im Fernen Osten? Och, das gelegentlich. Aber ich bin von Beruf Feuerdetektiv. Übrigens, Barnaby ist mein Name. Ich will auch gar nicht behaupten, dass wir uns zufällig hier begegnet sind. Ich habe in Ihrem Club erfahren, dass Sie hier sind. Ja, Sie kommen wohl von der Versicherung, oder? Nein, ich handle im Auftrag Ihres Juniorpartners, Mr. Gray. Der Kerl ist schuldig und ein ganz übler Verbrecher. Ich vermute, er ist nochmal ins Büro zurückgegangen, nachdem wir schon weg waren. So habe ich es gern. So schwitzt man leicht ein paar Pfunde ab. Sagen Sie, Oberst Forkert, waren Sie vor einer halben Stunde in Ihrem Büro? Nein. Bestreiten Sie es nicht. Sie wissen doch, wie es in so einer Sauna zugeht, als erstes Schuhe ausziehen. Die Ihren stehen auf dem Regal an der Tür und die Sohlen sind schwarz von frischem Ruß. Ich habe nie behauptet, ich wäre nicht im Büro gewesen. Ja. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht vor einer halben Stunde da war. Eher vor 2 Stunden. Würden Sie mir sagen, wann Sie gestern Abend das Büro verlassen haben? Um 7:30. Und sind Sie direkt nach Hause gefahren? Ja. Aber Mr. Gray hat Sie doch um kurz vor 9 angerufen. Warum sind Sie dann nicht ans Telefon gegangen? Ich bin stecken geblieben. Kein Benzin mehr, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Fragen Sie mich nicht, wieso. Ich hatte erst am Morgen aufgetankt. Jemand muss es auf dem Parkplatz abgezapft haben. Ich rief die nächste Garage an, musste aber mindestens 20 Minuten warten. Verflucht lästig. Ich war erst um 7:45 zu Hause. Hallo, Pat. Oh, Quentin, wie himmlisch. So schlank. Also, hören Sie auf, ja? Ich komme mir vor wie durch den Wolf gedreht. Und der Oberst? Ganz munterer Hummer. Und hält allerhand aus, das muss man ihm lassen. Und sein Alibi war in Ordnung. Oh, das von Miss Judson ist auch nicht schlecht, wenn sie wirklich in der Badewanne lag. Naja, da hat sie ja keiner gesehen. Andererseits, falls sie einen Zeitzünder benutzt hätte, dann hätte sie sich auch einen Zeugen verschafft. Eben. 9 Uhr. Das ist eine Zeit, an die kann sich jeder erinnern. Genau. Besten Dank. Wieso? Ihre Bemerkung kam gerade im richtigen Moment, Pat. Ach, wirklich? Also, tun Sie mir den Gefallen und fahren Sie meine ermatteten Überreste zurück ins Büro der Firma Forkert. Es ist zwar vorläufig nur eine Idee, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt auf der richtigen Spur bin. Haben Sie wirklich Telefone gesagt, Quentin? Ja, Telefone. Kommen Sie, stellen wir sie alle hierher. Ja, so, haben wir, glaube ich, alle beieinander. Ja, ich habe nachgesehen, 6 waren es insgesamt. Ziemlich ramponiert, was? Nur, da kriegen wir sie umso leichter auf. Versuchen Sie es mal mit denen, ich übernehme die anderen. So, und alle in einer Reihe aufstellen, ja? Bitte sehr, Kompanie vollzählig angetreten, so, Sir. Dann wollen wir mal eine Inspektion abhalten. Ja. Fällt Ihnen irgendwas auf, Pat? Sure, völlig voraus, selbst innen. Mhm. Ha, außer dem hier. Die Glocke ist ja völlig sauber. Worauf lässt das schließen, Miss Crane? Dass sie während des Brandes nicht in dem Apparat war. Und was ist die Nummer des Apparats? Moment, muss ich erst den Ruß abwischen. Mhm. Ah, die kann man sich leicht merken. 4567. Wessen Apparat ist denn das? Das ist die Preisfrage. Wie wäre es, wenn Sie mir das mal erklären würden? Mit dem größten Vergnügen. Aber erst auf der Heimfahrt. Und dann werde ich meinen Klienten Bericht erstatten müssen. Ich muss sagen, Barnaby, da haben Sie offenbar ganze Arbeit geleistet. Man tut, was man kann. Meinen Scheck werde ich Ihnen mit Vergnügen ausstellen. Wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben würden, schicke ich Ihnen die Rechnung. Tja, tun Sie das bitte. Ach so, das ist eine Karte vom Büro. Ich schreibe Ihnen lieber meine Privatadresse hinten drauf. Nicht nötig. Ich war leider nicht in der Lage, den Auftrag, den Sie mir erteilt haben, zu erfüllen. Die Erfahrung wird wohl mein einziger Lohn bleiben. Wieso? Sie sagten doch am Telefon, Sie wüssten, wer den Brand gelegt hat. Es fehlte nur noch die Bestätigung. Welche Sie mir soeben verschafft haben. Wie bitte? Sie waren es, Mr. Gray. Ich? Sehr geschickt von Ihnen, mich beizuziehen. Sie kennen sich aus und wussten, dass ich die Asche analysieren lassen und später beschwören würde, dass das Benzin von der Marke war, die Forkett benutzt. Nicht besonders schwierig, auf einem vollen Parkplatz einen Benzintank abzusaugen, wie? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie wissen, dass ich ein hieb- und stichfestes Alibi habe. Ihr Alibi ist zu gut. Ich war meilenweit vom Büro entfernt, als das Feuer ausbrach. Das ist es ja eben. Trotzdem wussten Sie genau, wann es ausbrach. Um 9 Uhr. Sie wussten auch genau, was Sie um diese Zeit taten. Ich habe mir ein leckeres Steak zu Gemüte geführt. Nicht mal der Mann von der Versicherung konnte den Zeitpunkt angeben, bevor er den Feuerwehrbericht hatte. Woher wussten Sie es also? Soll ich Ihnen verraten? Sie kamen, nachdem Miss Judson weg war, noch einmal ins Büro zurück und verschütteten das Benzin. Sie wussten, dass Miss Drummond erst noch nach Hause fahren und sich umziehen wird. Es blieb Ihnen also mehr als genug Zeit, vor ihr in dem Restaurant anzukommen. Und dann, als Sie Oberst Forkett und Miss Judson angerufen hatten, wählten Sie auch noch Ihre Büronummer. Hier steht sie auf Ihrer Karte. 4567. Wie käme ich dazu, um diese Zeit im Büro anzurufen? Um das Feuer auszulösen. Ein sehr geschickter Trick, wenn auch nicht ganz neu. Eine Anzahl Zündhölzer werden am Klöppel befestigt und die Glocke durch Sandpapier ersetzt. Sobald das Telefon klingelt, reiben die Zündhölzer gegen das Sandpapier und bei dem Benzindunst an Ihrem Büro, na, schon geht's los. Und wie wollen Sie das beweisen? Das ist nicht allzu schwer. Sie hätten sich Ihr Restaurant sorgfältiger aussuchen sollen. Borough Green ist noch nicht am Selbstwählnetz angeschlossen. Ihr Gespräch ist daher im Telefonamt verzeichnet. Aber davon abgesehen, die völlig rußfreie Telefonglocke genügt durchaus als Beweis. Deshalb haben Sie auch den Überfall vorgetäuscht. Sie hatten gerade die Glocke wieder eingesetzt, als ich ankam. Mr. Gray, ich werde der Staatsanwaltschaft einen ausführlichen Bericht zukommen lassen. Jetzt hören Sie mal, Barnaby, ich habe Sie schließlich engagiert. Wie steht es denn bei Ihnen mit dem Berufsgeheimnis? Ein schwerer Vertrauensbruch wäre das. Nein, Mr. Gray. Sie haben mir den Auftrag erteilt, Ihre Unschuld nachzuweisen. Der Mann in meinem Bericht ist nicht unschuldig. Ganz und gar nicht.